Kundgabe 5985. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.06.1954. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg zur ewigen Heimat ist weit für die Menschen, die sich nicht den rechten Führer gewählt haben, die darum oft in die Irre gehen und große Mühe anwenden müssen, um wieder dorthin zu gelangen, wo sie sich ihm und seiner Führung anschließen können. Lange vergebliche Wege können von ihnen zurückgelegt werden, und sie schieben daher die Rückkehr ins Vaterhaus immer länger hinaus, die sie aber in kurzer Zeit erreichen könnten, unter der rechten Führung, unter der Führung Jesu, der einen kurzen Weg für euch Menschen anbahnte und stets bereit ist, euch diesen kurzen Weg zu zeigen und die Führung zu übernehmen. Wie viel Zeit kann euch verloren gehen, wie viele Anstrengungen es euch kosten? Wie oft könntet ihr abgleiten und zu Fall kommen, weil ihr euch auf falschen Wegen befindet, die euch weit abführen vom rechten Ziel. Und allein seid ihr unfähig, den rechten Weg zu finden, und eure Kraft reichet nicht aus, weil er hinansteiget. Darum müsstet ihr euch an ihn wenden, der allein euch recht weiset, an Jesus Christus, der von sich selbst gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wollet ihr die Wahrheit und das Leben gewinnen, so müsstet ihr unbedingt auch den Weg Jesu Christi gehen, weil euch sonst das Leben in Seligkeit unerreichbar ist, weil euch sonst das Vaterhaus unauffindbar bleibt. Er allein muss euch als Führer vorangehen, vor dem alle Hindernisse schwinden, der euch stets eine rechte Stütze ist, so eure Kraft nachlässt. Der euch vorbeiführet an Dornen und Steinen, der immer einen Weg findet, auf dem ihr mühelos zur Höhe steigen könnet. Allein ist es euch unmöglich, diesen Weg zu gehen, denn ihr seht ihn nicht, solange euch nicht das Licht des Lebens leuchtet. Er allein ist das Licht, und er allein öffnet euch die Augen und lässet euch recht erkennen, wo ihr wandelt. Er allein kennt den Weg, denn er hat ihn selbst angebahnt durch seinen Tod am Kreuze. Er hat ihn freigemacht für euch, auf dass ihr unter seiner Leitung sicher und gewiss zum Vater findet, auf dass eure Rückkehr ins Vaterhaus für euch möglich geworden ist, auf dass ihr euer Ziel erreichen könnet, ewig vereint zu sein mit dem, aus dessen Liebe ihr einst hervorgegangen seid. Amen.